Nur Mut, Baby. Kleine, komm schon. Es tut nicht weh. Dreh dich um. Langsam. Na, siehst du, es geht doch. Du musst dich gar nicht so verkrampfen. Und jetzt sieh hin. Ja, das bist du im Spiel. Diese biestigen kleinen Risse um die biestigen kleinen Augen. Und tu nicht so, als glaubtest du tatsächlich, die Mascara könnte deine Jahre vertuschen. Diese Furchen auf der Stirn, die zerfransten Adern um das zerpuderte Näschen. Und du weißt ja, Häschen, die Zeit meißelt weiter wie ein Presslufthammer gegen dich an. Hörst du sie rattern? Na los, heul doch. Schon gut. Alles gut. Du bist müde. Komm schon, Schätzchen. Das Spiegelschränkchen, mach es auf. Vielleicht ist noch eine Valium drin. Na, siehst du, es sind sogar vier. Nimm sie. Sie werden dich vor dieser Nacht retten, dich endlich in den Schlaf tragen und am nächsten Morgen wird alles wie immer sein. Ostersonntag. Hörspiel nach dem gleichnamigen Roman von Harriet Köhler. Siehst du, es ist alles beim Alten. Du nimmst zwei blasse Scheiben Toast, zwei für Heiner und keine für dich. Wo bleibt er denn schon wieder? Er müsste doch schon längst im Bad fertig sein. Und holst genervt die Zeitung. Als du zurückkommst, sitzt Heiner am Tisch. Seit er nicht mehr in die Uni muss, fangen die Tage unerträglich an. Während Heiner die Zeitung umblättert, stellst du ihm den gerösteten Toast hin. Ihr redet morgens schon lange nicht mehr, aber seit wann schaut ihr euch nicht einmal mehr an? Seit wann starrst du in die Werbeprospekte, wenn ihm geschmolzene Margarine aus den Mundwinkeln läuft? Und seit wann beobachtet er dich nicht mehr dabei, wie du Kaffee trinkst? Seit du die vier Stückchen Süßstoff in die Tasse gibst, gegen den Hunger? Du kannst ihre Bitternis riechen. Warum versteckt er sich hinter dem Politikteil? Weil er dann ungestört das Feinripp vollbröseln kann? Das machst du absichtlich. Lässt Ulla glauben, du läsest die Meinungsseite. Wenn die Kinder noch im Haus wären, hättest du ihnen jetzt Müsli gemacht. Du würdest Linda ermahnen, nicht nur die Rosinen zu picken und Ferdi nicht so viel Zucker in seine Schüssel zu streuen. Dann würde Heiner zum Aufbruch mahnen, die Kinder würden die Schüsseln halb voll stehen lassen und sich in der Pause Schokoriegel am Kiosk kaufen. Du wärst mit den Nerven am Ende und würdest mit jeder Autotür, die zuschlägt, wachsende Erleichterung spüren. Du würdest dich an den unaufgeräumten Frühstückstisch setzen und froh sein, dass du endlich Ruhe hast. Die Stille wäre ein Segen. Aber jetzt ist Ferdi 28, Linda 36 und Heiner in Pension. Da schleicht er wieder mürrisch und strumpfsockig zu seiner Couch. Du nimmst noch eine Tasse Kaffee und gibst diesmal 5 Stück Süßstoff hinein. Sie hasst dich dafür, dass du hier sitzt und Zeitung liest. Aber noch mehr würde sie dich hassen, wenn du in der Küche geblieben wärest. Genau genommen fällt dir kein Ort ein, an dem sie dich nicht hassen würde. Aber daran gewöhnt man sich. Und die Zeitung ist nicht das schlechteste Versteck. Dabei ist es viel ernster. Im Schutz der wissensgeschwärzten Seiten sitzt du da und stirbst. Heute ist es besonders schlimm. Schlimm für einen, der einst in 4 Monaten aus 386 Büchern über Insektenforschung das Standardwerk zur Entomologie gemacht hat. Für einen, dem sie bei der Emeritierung gesagt haben, dass sein Verstand so fein sei wie die Pheromonrezeptoren des Eudia pavonia L, des kleinen Nachtpfauenauges. Als er noch ein Mensch war, fandest du immer einen Grund zu motzen, aber jetzt vegetiert er nur noch. Und an Unkraut herumzumeckern hilft nicht viel. Also schimpfst du nur leise vor dich hin, als du die Toastkrümel unter Heiners Stuhl findest. Wenn also einer, der nie groß, nie kräftig, nie braun gebrannt, sondern immer nur schlau war, vor einer Zeitung sitzt und sie nicht lesen kann, ist das Wort schlimm. Ein Euphemismus. Als ob ich hier die Putzfrau wäre. Immerhin. Du versuchst es. Du strengst dich an. aber deine Konzentration rutscht einfach ab. Die Buchstaben entgleiten dir. Deine Aufmerksamkeit perlt von der Zeitung ab, wie der Schweiß von deiner Stirn, wenn du im Auto spürst, dass du das Wasser nicht halten kannst. Du geschundenes Ding. Ahnt Ulla etwas davon? Dass das Alter an deinem Hirn nagt? Nein. Nicht, solange du jeden Morgen so tust, als läsest du die Meinungsseite. Vielleicht solltest du heute Nachmittag mal wieder Achim sehen. Vielleicht solltest du ihn im Café Roma treffen, Prosecco bestellen, ihm zusehen, wie er den Gâteau au Chocolat mit der Gabel zerlegt. Ihr könntet euch im City Hilton an der Rezeption eine Nummer ziehen, irgendein Konfektionszimmer. Auf den Laken wäre kein Krümel, sie wären rein und kühl, ein Gletscher, ein Hauch Stärke darin. Du würdest frösteln, bis Achim sich zwischen deine gespreizten Beine drängte. Dann ginge alles schnell. Achim käme plötzlich, hart und kalt. Häng ein Bein aus dem Bett. Ein Arm. Lass dich fallen. Du kniest auf deinem Pumps, aber immerhin, du kniest. Jetzt steh schon auf. Stütz dich an der Wand ab, wenn es nicht anders geht. Kurz ins Klo, spül nach. Und jetzt Tempo, Mädchen. Du musst ins Büro. Du hast das doch schon oft genug geübt. Dreh die Dusche auf, kalt, leg Make-up auf, dir 3 Aspirin unter die Zunge und bete, dass du so über den Tag kommst. Du hast es mal wieder verbockt. Trottel. Du bist betrunken, aber nicht so schwer, wie du es sein müsstest, um nach einer langen Nacht diesen Morgen zu ertragen. Vor ihrer Wohnungstür bleibst du stehen und lauschst. Im Taxi legst du die Schläfe an die kalte Scheibe und fühlst schwach deinen Puls. Gott, heute bist du wirklich daneben. Fallen Angel, das Gefieder zerfetzt. Vielleicht solltest du gleich statt Salat mit Putenstreifen mal wieder eine Line Koks nehmen. Sie duscht noch. Du schleichst dich in die Wohnung deiner Freundin. Möglichst lautlos. Du setzt dich in die Küche, nimmst einen Schluck aus ihrer Tasse. Müdigkeit lässt dich frösteln, du willst ins Bett. Achtung, sie kommt. Setz dich nicht so aufrecht hin, auf deine Schultern drückt Demut. Sieh nicht auf, wenn sie reinkommt, auch nicht, wenn sie sich auffordernd vor dich stellt. Diesen Blick hast du noch nie ertragen. Krall dein Ego an der Kaffeetasse fest. Sink ein bisschen tiefer in den Stuhl ein und hör sofort auf, dir vorzustellen, wie geil es wäre, wenn sie so, wie sie da steht, ihr Handtuch fallen ließe. Das hier wird ernst. Weißt du noch? Als du Ulla zum ersten Mal begegnet bist, hat sie in einem kleinen Nachtclub als Garderobiere gearbeitet. Du hast ihr deine Marke gegeben und sie hat dir den Mantel über die Theke geschoben. Du hast sie angesehen, sie hat gelächelt und du hast rote Ohren bekommen. Weißt du noch? Noch hat sie nichts gesagt. Aber das macht nichts, deine Antwort ist sowieso immer dieselbe. Du hast die Variante für den ersten Streit, eine Steigerung für den zweiten und eine absolute Unterwerfungsfloskel für den Tag, an dem es eigentlich keine Hoffnung mehr gibt. Mehr geht nicht. Mehr. Das wäre ja dann fast schon die Verpflichtung, endlich mal bei einer zu bleiben. Natürlich weißt du nicht mehr. Ulla hat es dir erzählt. Du hast es schon in der Hochzeitsnacht nicht mehr gewusst. Eine zarte Berührung, welcher Mantel, geschenkt. Was du noch weißt, ist, dass du bei Ullas Dekolleté erstmals nicht mehr an das von Leonora dachtest. Leonora. Das Mädchen aus dem Ort in der Toskana, in dem du 2 Monate das Territorialverhalten des Charaxes Jasius, des Erdbeerbaumfalters, für deine Abschlussarbeit erforschen wolltest. Leonora war dunkel und rund wie ein großes Geheimnis, und für dich war sie Opium. Du verbrachtest den größten Teil deiner Zeit mit den Lippen an ihrer Brust. Du bist nicht oft bei den Erdbeerbaumfaltern gewesen. Zu selten jedenfalls für eine Studie. Jetzt ist es soweit. Jetzt weint sie. Jetzt muss es schnell gehen. Nach der Anschuldigung bist du mit der Abwehr dran. Du setzt an. Komm schon, denk ein bisschen nach, Mann. Aber es fällt dir nichts ein. Für Notfälle wie diesen hast du dir einen Satz zurechtgefaltet, einen verbalen Airbag. Deine Liebe habe ich mir unredlich verdient. Sie ist so groß, so unsagbar, dass ich nicht von ihr sprechen kann. Ich kann nicht, meine Worte sind zu klein für so etwas Großes wie dich. Verzeih mir. Als es aus war zwischen Leonora und dir, bist du umgehend nach Deutschland zurückgereist und hast einen großen Teil deiner Daten gefälscht. Du bekamst dein Diplom, dann eine Stelle als Doktorand und kanntest nur eine Angst, erwischt zu werden. Aber nichts passierte. Dennoch, das Gefühl, nur durch Glück völlig zu Unrecht nach oben gekommen zu sein, hat dich bis heute nicht verlassen. Die Idee, dass irgendwann auffliegen könnte, dass du eigentlich gar nichts kannst, dass dein Lebenswerk ein Kartenhaus ist. Und jetzt? Absturz in die Zeit. Draußen vor der Tür tippen Redakteure gegen die Uhr an. Du hast noch 6 Stunden. Wenn dann keine Geschichte aufschlägt, kracht es. Was ist das Problem? Du hast gestern einfach zu weit ausgeholt, um heute noch einen großen Wurf zu landen. Komm schon, Schätzchen. Jammer nicht. Geh lieber zum Postfach und lad dein Ego auf. Anerkennung ist besser als Koks und die Tippse hat die Kritik bereits aussortiert. Hier, Kätzchen, sieh doch. Herr Gieselberger aus Frankfurt dankt dir, weil er seit deinen Kolumnen weiß, dass es anderen Leuten mit ihren Eltern auch nicht besser geht. Herr Lukas aus Berlin kann sie sich vor Lachen nur portionsweise geben, aber das macht ihm nichts, weil er so länger Spaß daran hat. Herr Heidingsfelder aus Köln fragt dich, ob du seine Frau werden willst. Man liebt dich. Siehst du? Du kannst es. Alles wird gut. Du musst einfach nur anfangen. Nicht denken, die Augen schließen. Mach den Schritt über die erste Zeile und stürz dich in den Text. Du weißt noch, dass Ullas Dekolleté die blank polierte Versuchung war. Du weißt noch, dass sie, als du ihr zaghaft über die Nippel geleckt hast, lauter gestöhnt hat, als du es dir je hättest vorstellen können. Du weißt noch, dass du dich ab da keine Sekunde mehr beherrschen konntest, du hektisch die Hose geöffnet hast und sie genau so weit runtergezogen hast, wie es nötig war. Du weißt noch, dass ihr schon nach wenigen Sekunden gekommen seid. Irgendwann bist du aufgestanden, um ins Bad zu gehen, weißt du noch? Das war der Augenblick, in dem es mit euch bereits vorbei war. Alles andere war nur noch ein Deal. Vormittag. Heiner schnarcht. Das ist bislang das beste Zeichen an diesem Tag. Du schleichst die Treppe rauf und machst die Tür des Schlafzimmers zu. Unter der Bettdecke tippst du dem kleinen Apparat Buchstabe für Buchstabe deine Wünsche in den Bauch und schickst sie mit einem Tastendruck in den Himmel. Du reibst das Handy in der Hand und wartest darauf, dass das Display dir gleich eine Antwort meldet. Der Tag erstrahlt. Dein Leben wieder leuchtet. Herrgott, du sitzt da und wartest und pustest unermüdlich Zigarettenrauch gegen den Bildschirm. Auf einmal kommt dieser schöne Praktikant durch die Tür und meldet gehorsamst, dass der Chef inzwischen echt durchdreht. Du wolltest gerade deine Zigarette ausdrücken, aber nun hältst du inne. Er sieht tatsächlich fantastisch aus. Allerhöchstens, naja, vielleicht 7 Jahre zu jung für dich. Du fragst ihn, wer er sei. Er nennt seinen Namen, der französisch klingt und den du nicht verstehst. Du bist dir nicht sicher, ob es nicht doof ist, nachzufragen. Du tust es aber dann doch. Gilles, wiederholt er. Und weil du offensichtlich immer noch ein bisschen blöde schaust, fügt er hinzu, wie der Harlekin auf dem Bild von Watteau. Welches Bild von Watteau? Das fragst du besser mal nicht, sondern lieber schnell, was er macht. Er sagt, er würde gerade in Philosophie promovieren, interessant über Pop aus systemtheoretischer Sicht. Du fragst, ob er heute Abend mit dir essen gehen würde? Aber natürlich fragst du das nicht, sondern denkst, dass du jetzt gerne eine Ahnung von Systemtheorie oder wenigstens eine Zahnbürste hättest. Du murmelst etwas von das hier schnell fertig machen und der Praktikant schiebt seinen G-Star Hintern aus der Tür. Bleib bloß nicht stehen. Tauch ein ins Leben, überquer die Straße. Nicht zu langsam, nicht zu schnell. Halt dich aufrecht. Vermutlich steht sie oben am Fenster und sieht dir hinterher. Es ist der letzte Eindruck, der zählt, also bitte, Haltung. Deine Freundin hat dich aus dem Nest gestoßen und du schleichst schutzlos die Straße hinab. Kopflos. Es ist erst Mittag und du hast schon jetzt keine Perspektive mehr. Du frierst, obwohl der Tag warm ist. Du hast noch nicht einmal einen richtigen Kaffee getrunken. solltest dich jetzt erstmal irgendwo einsetzen. Du sitzt immer noch auf dem Bett und bettelst das Handy um Antwort an. Heiner war viel zu lang der Stärkere im Haus gewesen. Er war der Professor, eine Koryphäe seines Gebiets, während du immer das Garderobenbienchen aus dem Nachtclub geblieben bist. So hat er dich immer genannt. Bienchen. Hast du dir damals etwas dabei gedacht? Bienchen? Er hat geforscht und brachte von Anfang an abends immer Arbeit mit in eure erste kleine Wohnung. Einen Schreibtisch hattet ihr nicht. Zum Denken hat Heiner sich in die Küche gesetzt, was zur Folge hatte, dass sich auf eurem Esstisch mit einem Mal mehr Bücher stapelten, als du in deinem ganzen Leben gelesen hattest. Du führtest dein Leben am Rand dieser Bücher. Aber du fandest Frauen, denen es ähnlich ging. Gemeinsam lerntet auch ihr, zum Beispiel, wie man als Akademikergattin spricht. Und wie man spricht, wenn der Mann Akademiker, man selbst aber eben nur Gattin ist. Hey, jetzt endlich! Du kannst deine Andacht beenden, deine Bitten wurden erhört. Du hast eine SMS bekommen. Zeit für den Auftritt der Sünderin. Nachmittag. Ein Gewitter zieht sich zusammen. Du schreibst eine Zeile, öffnest dein Schminktäschchen und ascht hinein. Dann löscht du die Zeile wieder und lässt dir von der Sekretärin einen Kaffee bringen. Mein Gott. Sahen deine Wimpern nicht aus wie ein zerrupftes Gänseblümchen? Du erschreckst. Was soll der Praktikant von dir denken? Du tuschst dir mit zittrigen Fingern im Kosmetikspiegel die Augen. Dir fällt ein neuer Satz ein. Du schreibst etwas über alte Frauen, die keine Augenbrauen mehr haben und lässt dir ein paar Tricks einfallen, wie es deine Mutter trotz fortschreitender Gleitsichtigkeit hinkriegt, sich perfekte Bögen über den Brillen ranzuziehen. Du wanderst weiter zur Konsumlustigkeit deiner Mutter, die auch schon mal Augenbrauenstifte im Verkaufsfernsehen ordert, wenn sie nur überteuert genug sind, wobei sich das Mädchen im Callcenter des Senders allerdings anrüffeln lassen musste, weil sie ihren Namen nicht deutlich genug nannte. Bei solch überzogenen Preisen dürfte man ja wohl einen angemessenen Ton am Telefon erwarten. Am Ende lässt du deine Mutter mit hochgezogener Braue den Hörer auflegen. Als du die Mokkakugel betrittst, geht endlich das Gewitter los. Du bestellst ein Mokkakugels feines Frühstück, zwei Rühreier und dazu extra Speck, bitte. Und einen großen Milchkaffee. Danke. Brav. Siehst du, die Kellnerin erkennt dich wieder und tauscht das falsche Lächeln gegen ein echtes aus. Gleich bringst du dir deinen Milchkaffee und auf der Untertasse einen extra Keks. Du kräuselst kritisch die Stirn, liest noch einmal durch, was du da gerade geschrieben hast. Dann setzt du einen jungen Telefonisten an die Stelle des Mädchens. Besser? Nein. Du tauschst den Verkaufsfernsehsender gegen einen Online-Shop aus. So ein Quatsch. Was wird das? Du lässt deine Mutter ins Eros-Center gehen, wo sie ihre Freier anschnauzt, wenn sie das Wort Blasen nicht deutlich genug sagen. Dann fängst du an, mit der Löschtaste Buchstaben um Buchstaben und Zeile für Zeile wieder vom Bildschirm zu fegen. Das Dokument ist wieder weiß. Und du kriegst Schuldgefühle. Die Bedienung kommt. Hast du eigentlich damals mit ihr geschlafen? Du bist dir nicht sicher, aber solange sie lächelt, ist das eigentlich auch egal. Sie bringt dir deinen Kaffee. Jetzt kommst du endlich an. Du brauchst nicht viel. Wo du Kaffee und immer einen Tisch bekommst, da bist du zu Hause. Wie es wohl sein wird, wenn es weitergeht. Wenn die Plack das Jetzt sprengt und das Hirn zurück ins Damals zieht. Seit du pensioniert bist, tauchen in deinem Kopf immer öfter Episoden von früher auf. Aber an früher erinnerst du dich nicht gern. Geh ins Bad und dusch dich, polier deine Möse, frottier dich und balsamier deinen Leib mit Cellulite-Creme und Coenzym Q10. Du hast Insekten studiert, ein Bienchen geheiratet, das dir Kinder geboren hat. Du hast sie aufwachsen sehen und fandest sie manchmal entzückend, aber meistens nur interessant. Du hast dich daran erfreut, dass sie sich ganz nach dem Plan entwickelten, den ihnen die Natur in die Chromosomen graviert hatte. Trag nicht so viel Make-up auf. So billig bist du doch nicht. Als deine Kinder nicht mehr nur Spielzeug, sondern auch Ratschläge brauchten, wusstest du nicht mehr recht weiter. Irgendwann hatten ihre Probleme nichts mehr mit Postpubertät zu tun, sondern mit dem Menschsein an sich. Du warst hilflos, als Linda mit 15 auf einmal ihren eigenen Kopf hatte. Den sie auch noch mit Perlen schmückte und schminkte. Warst völlig unvorbereitet, als Ferdi auf einmal zum Zweifler wurde. Diese dualistischen Dummheiten. Und sich über deinen Monismus mokierte. Und jetzt zieh dich an. Ganz hinten in der Wäscheschublade, zwischen kochfester Leibwäsche und Miederware, hast du zwei Tüten versteckt. In einer sind die alten Höschen, die dir zu groß geworden sind, und auch der Brief, an den du nie wieder denken magst. Als wäre das möglich. Die andere Tüte stammt von einem teuren Wäschehaus. Du nimmst sie mit ins Bad und ruhst Becken, Brust und Beine mit schwarzer Spitze ein. Als Friederike auf einmal anfing zu heulen und nicht mehr aufhörte. Myriaden von Tränen. Da hättest du Vater sein müssen und hast sogar als Professor kapituliert. Angesichts der seelischen Untiefen, die sich plötzlich vor dir auftaten, hast du dich mit einem Mal ganz klein gefühlt. Friede hat gelitten und du? Du hast lieber keine Fragen gestellt. Immer dasselbe mit dir. Kaum lässt man dich aus den Augen und mit dir und einem Bier allein versenkst du dich in Selbstmitleid. Du denkst, das sei jetzt dein Leben, kleiner Poet. Denkst an das Verglühen deiner Liebe und Beziehungsverfall. Reiß dich zusammen. Kipp einen Korn und sei tapfer. Das ist doch nicht das erste Mal. Du hast sie alle verloren. Anna, Barbara, Caro, Dora. Du hast es bei jeder, immer wieder, von A bis Z verbockt. Dabei waren sie alle gut zu dir. Sie öffneten ihre Arme, ihre Herzen, ihre Beine. Die Reihenfolge war unerheblich. Am Ende hast du sie immer ganz bekommen. Sie haben dir ihre Zahnbürste überlassen, ihr Frühstück mit dir geteilt. Sie waren dankbar um einen, der es ernst mit ihnen meint. Sie ließen dich nicht mehr los. Aber das wolltest du auch nicht anders. Wohin hättest du auch gehen sollen? Eine eigene Wohnung hattest du nie. Denn eine eigene Wohnung wäre leer gewesen, auch mit dir drin. Ein Sarg. In den Armen der Liebe hast du dich frei fühlen können. Aber Liebe frisst dich. Mit Haut und Haaren. Diesmal bist du in Zelle 104 gelandet. Das Zimmer ist dunkel. Du hast geschwitzt und dir die Decke über die Brust gezogen. Mit deiner rechten Pobacke liegst du in einer Pfütze aus Saft und Sperma. Irgendwann wollten sie alle deine Vergangenheit. Alle. Die einzige, die nicht nach ein paar Wochen mit Fragen angefangen hat, war Maria gewesen. Maria. Du spürst fast so etwas wie Wärme, wenn du an sie denkst. Achim war nicht ins Roma gekommen. Er hatte Norbert geschickt. Achim hätte gewollt, dass ihr euch mal kennenlernt, hatte Norbert gegrinst. Als er Prosecco und Gâteau Schokolade mit Sahne bestellte, berührte er die Kellnerin mit den Fingerspitzen am Po. Achim hat dich verraten. Mit Ausnahme von Maria fingen sie alle irgendwann an zu fragen. Nach deinem Leben, dem, was du warst, bevor du Iris wurdest und nach denen, die vor ihnen waren. Sie wollten wissen, wie ernst es mit ihnen ist, wollten ihren Rang kennen in der Hierarchie deines Herzens. Frauen sind so. Das hast du schnell kapiert. Als Norbert dich fragte, was ihr heute noch machen würdet, und dabei ganz leicht deinen linken Unterarm berührte, hast du die rechte Hand gehoben und die Rechnung verlangt. Du Flittchen, hast sie sogar bezahlt. Ihr habt euch ein Zimmer genommen, er hat dich aufs Bett gehoben und mit seinem Knie zwischen deinen Beinen deinen Rock hochgeschoben. Du hattest verschiedene Versionen parat. Du musstest nicht einmal lügen. Jede dieser Versionen war wahr und fühlte sich im Moment der Erzählung richtig an. Die vom einsamen Jungen mit dem Baumhaus im Wald, der später nur Frauen aus Büchern liebte. Du hast dabei Geräusche gemacht, die du nie, nie, nie auf Tonband hören möchtest. Sie drangen nicht aus deiner Kehle, sondern irgendwo aus deinem tiefsten Innern hervor. Woher genau? Das möchtest du gar nicht wissen. Die vom gebrochenen Weiberhelden, der nach dieser einen Erfahrung mit alledem abgeschlossen hat. Du hast deine Lippen erst von Norberts Mund gelöst, als er sich an deine Bluse machte. Stopp! Die Normalversion von dem, der angemessen lange Beziehungen mit angemessen langen Pausen dazwischen führte und zu allen seinen Verflossenen ein angemessenes und respektvolles Verhältnis wahrt. So hast du ihnen also deine Vergangenheit erzählt. Es fiel dir nicht schwer. Du hieltest sie fertig, ausformuliert in dir bereit. Durch Situationen wie diese musst du immer wieder. Obwohl du vor Wollust Wände niederreißen könntest, musst du genau dann, wenn es an deine Bluse geht, dein Tempo drosseln, die Hände des Kerls zur Seite drücken und die Erregung aus deiner Stimme drehen. Hör mal, du darfst jetzt nicht erschrecken. Aber wenn du mit der Geschichte fertig warst, fühltest du dich eingesperrt. in ihr. Weil keine dieser Versionen vollständig war. Die Vollversion ist eine andere. Nur in der Vollversion taucht Friederike auf. Vielleicht würde mit der Vollversion auch das Pärchenprogramm besser funktionieren. Aber damit kämest du der Wahrheit so nah. Du trägst eine weiche Einlage in dem linken Körbchen deines BHs. Von außen ist der Unterschied zur rechten Seite nicht zu sehen und kaum zu fühlen. Nur tritt in einer Situation wie dieser auf der linken Seite eben kein Nippel hervor. Du darfst jetzt nicht erschrecken. Ich hatte Brustkrebs. Natürlich bist du nie locker, wenn du das sagst. Und die meisten erschrecken trotzdem. Sie lassen den Satz in der Stille versickern, fassungslos. Dann versuchen sie so zu tun, als hätten sie gar kein Problem, sondern sowieso gerade eben vorgehabt, nach Hause zu gehen. Sie winden sich stammelnd aus deinen Armen, aus der Situation und für immer aus deinem Leben. Genau genommen ist es nie die Beziehung, sondern immer deine eigene Geschichte, aus der du fliehst. Aber egal aus was, irgendwann musst du raus. Du hast niemals eine betrogen. Nicht in ihrem Sinne. Fremdgegangen bist du nicht. Aber doch gegangen. Ganz früher hast du mit Drogen experimentiert. Später nur noch solide gesoffen. Zum Glück gibt es andere. Solche wie Achim. Achim, der deine Scham einfach übergeht und deine Brust entblößt. Der nicht verstört ist, sondern leise stöhnt, wenn er die roten, wulstigen Striemen über deinem Herzen küsst. Männer, deren Fetisch dein Stigma ist, sind selten. Aber wenn du sie triffst, dann wirst du sie immer wieder sehen. Die Nächte, in denen du raus musst, enden meistens erst morgens und mit einem Streit. Du kommst nach Hause, bist müde und alles, was du weißt, ist, dass du schlafen, kuscheln, daheim sein willst und jetzt sicher bist, wo das ist, daheim. Aber sie wollen eine Erklärung, eine Antwort, ein Bekenntnis. Als du vorhin Norbert das mit dem Brustkrebs gesagt hast, hat er nicht hingehört, sondern einfach weitergemacht. Er hat hektisch die Knöpfe deiner Bluse aufgenestelt und deinen BH, ohne ihn zu öffnen, nach unten gezerrt. Du hast ängstlich die Luft angehalten. Norbert hat geseufzt vor Lust und dich hat es durchzuckt. Norbert hatte Bescheid gewusst. Achim hat dein Geheimnis als geile Geschichte beim Männerabend verkauft. Später Nachmittag. Na, siehst du, du hast es ja doch mal wieder geschafft. Wie immer. 3 Promille Restalkohol zu 120 Zeilen abgebaut. Der Chef ist froh, der Text im Druck, der Lärmpegel draußen auf dem Flur senkt sich. Du presst die Hände gegen die Stirn. Du hast immer noch Kopfweh. Genau genommen wird es sogar schlimmer. Du solltest etwas essen. Etwas Warmes. Eine milde Minestrone im La Contessa? Setz dich ins Taxi und lass dich nach Hause schaukeln. Der Tag hat noch Licht. Es ging schneller als sonst. Wahrscheinlich, weil du den Prosecco nicht genossen, sondern weggestürzt hast. Gegen dieses Gefühl von Fremdheit. Du weißt noch, wie es war, als du zum ersten Mal mit Heiner geschlafen hast. Wie du es eingefordert hast und wie du auf einmal deinen ersten Orgasmus hattest. Es ist dir nicht einfach nur gekommen. Es ist über dich gekommen. Ein Urknall. Du hast das als Zeichen genommen und Heiner geheiratet. Müdigkeit drückt dir den Nacken runter. Du versuchst, dich aufzurichten, aber das ist nicht drin. Du bestellst noch ein Bier. Als du Heiner zum ersten Mal betrogen hast, wurde dir klar, dass du das Zeichen falsch gedeutet hattest. Du bist auch in diesem fremden Hotelzimmer implodiert, ein zweites und ein drittes Mal. Und am Ende hast du Angst bekommen vor deinem zuckenden Ich und dem Schreien deines Körpers. Deine Lust kann dich mit mehr Macht packen, als du an Selbstbeherrschung dagegen stellen kannst. Dein Urknall war ein schönes Märchen. Es hatte nichts mit großer Liebe zu tun, sondern ganz allein mit deinem kleinen Ich. Im frischen Bierschaum steckt eine Fruchtfliege. Sie lebt noch. Papa hat lange versucht, dich für die Insektenforschung zu begeistern. Keine Ameise krabbelte ohne Vortrag vorbei. Keine Made im Müsli blieb unbestimmt. Das nervte ein bisschen. Aber eigentlich mochtest du das auch. Dass Papa alles wusste. Es ging wirklich schneller als sonst. Theoretisch könntest du noch ins Fitnessstudio. Irgendwann habt ihr in der Schule dann Sartre gelesen. Oder war es Jaspers? Camus? Gar? Egal. Auf alle Fälle hast du eines Tages beim Abendbrot deinen Vater gefragt, was er glaube. Ob der Glaube des Menschen an seine Freiheit absurd sei oder notwendig. Irgend so etwas, worum es ging, weißt du schon gar nicht mehr. Du weißt nur noch, wie er angefangen hat, immer hastiger die Kartoffeln durch die Bratensoße zu schieben, wie er sich riesige Fleischstücke in den Mund geschoben hat, wie er schnell einen Schluck Wein nahm und anfing, über irgendetwas anderes zu sprechen. Dir wurde klar, dass der Biologe vor der Philosophie versagt hatte. Mit einem Schlag kam der Papa unfassbar geistlos vor. Im Discovery Channel läuft eine Doku über den indischen Löwen, den grausamen, weil gerechten Herrscher des Gür-Reservats. Zieh dir die Decke unter das Kinn und schau dir das an. Fast 2 Meter Muskelkraft, ein Musterexemplar, ein Brüllen, ein Bison, ein Beißen, ein Reißen. Das ist es, das Leben. Kein Selbstmitleid, keine Selbstreflexion. Das ist Würde. Sich nicht zur Reflexion über das Sterben herabzulassen, nicht zu versuchen, den Tod zu verstehen, zu bewältigen oder ihm gar zu entgehen, sondern einfach zu sterben. Punkt. Wie hast du dich immer so schön ausgedrückt? Die Angst angesichts des Todes ist so erbärmlich, dass sie nur der Mensch verspüren kann. Punkt. Dass du in letzter Zeit immer so panisch bist. Abend. Die Wohnung ist dunkel und kalt. Du bist so selten zu Hause, dass sich das Heizen kaum lohnt. Oh je. Schau dir dieses Durcheinander an. Dein Kopf hämmert. Jetzt aufzuräumen, das wäre wirklich zu viel. Am Wochenende räumst du auf. Am Wochenende? Tu nicht so, als wüsstest du das nicht schon längst. Am Wochenende ist Ostern. Heimreise. Ein Pflichttermin. Dem entkommst du nicht. Du hast mal gedacht, es sei möglich, der Realität mit Gedichten zu begegnen. Du hast gedacht, du könntest deine Existenz in Versen formen. Aber das, was rauskam, war nie exakt, sondern scheiße. Du hattest einfach kein Talent zum Schreiben. Linda hat Talent. Du nicht. Herzchen, du bist zu früh in deine gestylte Wohnung gestarkst, nur um bei deinen Kollegen, die jetzt sicher wieder am La Comtesse lästern, nicht als abgestürzte Tresenschlampe zu enden, als eine, die eine tolle Schreiberin ist, aber leider immer versoffen und wahrscheinlich sexuell frustriert. Deine Füße schmerzen, dein Kühlschrank ist leer. Abgesehen von dem Champagner, der dort seit 2 Jahren kaltgestellt ist. Eine kühle Flasche Kühnheit für das nächste Mal, wenn es einen Mann zu verführen gilt. Manchmal glaubst du, Linda wollte deshalb nicht viel mit dir zu tun haben. Weil du so talentlos bist. Weil sie sich mit dir vor ihren Feuilletonisten-Freunden schämte. Nicht einmal auf einen Kaffee triffst du sie. Obwohl ihr ganz nah beieinander wohnt, in ein und derselben Stadt. Schätzchen. Geh doch einfach schon ins Bett, verkriech dich in die Kissen und lies einen schnöden Krimi. Dabei ist es ja gar nicht so, dass nur sie ein Treffen vermeidet. Du kannst auch nicht mit Linda. Sie hat zwar Genie, aber kein Empfinden. Sie schreibt zwar schön, aber spürt nicht. Du spürst. Sie nicht. Adorno. Bachmann. Im Buchladen nimmst du beflissenes Lieschen ja immer nur die Bücher mit, die man gelesen haben sollte, die zu lesen du dann aber doch zu schwach bist. Musil. Du schlägst das oberste der Bücher auf dem Stapel neben deinem Bett auf. Aber da stehen Worte, von denen du nicht verstehst, warum sie sich so wichtig nehmen. Kann es sein, dass du so blöd bist? Kann es sein, dass du dich für nichts als dich selbst interessierst? Du hast dich zuerst in die Germanistik gestürzt. Dann in die Kunstgeschichte. Kunstwissenschaftler haben sie sich dort genannt, haben aber an die ikonologische Methode geglaubt, was an sich schon eine Groteske war. Du siehst auf die Uhr. Langsam wird es spät. Zu spät für die Kleinen. Wenn du eine Familie hättest, könntest du jetzt langsam mal die Kinder ins Bett bringen. Dein Mann säße noch am Computer, ein Glas Rotwein neben der Maus, auf dem Bildschirm ein Aufsatz über Systemtheorie, 3 Zeilen noch, dann hätte er für dich Zeit, Schatz. In der Musikwissenschaft dasselbe Spiel. Auch hier. Seminare voll von Menschen, die dachten, man könnte sich Kunst analytisch nähern. Wenn du eine Familie hättest, dann tapsten dir jetzt winzige Würmchen müde ins Kinderzimmer hinterher. Sie ließen sich von dir zudecken, einen Gute-Nacht-Kuss geben. Papa käme auch noch für einen eiligen Schmatz auf die Stirn hinzu. Ein letzter Blick, das Licht aus und die Tür zum Flur müsste einen kleinen Spalt offen bleiben, wegen der Gespenster, die sich als Segelflieger oder Aufziehklauen getarnt haben. Huibu. Du hast es mit Philosophie versucht, aber auch dieses Studium hat dich nach kürzester Zeit angekotzt. Man kann sich doch dem Problem des Geistes nicht mit dem Geist nähern. Was ist das? Da wirbelt wohl eine biologische Uhr mit ihrem Sekundenzeiger den Hormonhaushalt durcheinander. Und in der Mathematik? Da saßen Professoren, deren Glaube an die Harmonie der Dinge unverwüstlich schien. Und Studenten, die sich einst auf die Reinheit ihrer Ideen wichsten. Aber was soll am Ende rauskommen, wenn die Konstante in deinem Leben die Null, Leere ist? Mach dir doch nichts vor. Kinder. Dein Leben einer Kindheit widmen. Lachhaft. Du kannst ja nicht einmal sagen, ob deine eigene Kindheit schön oder schäbig gewesen ist. In deiner Erinnerung kommen nur noch Bruchstücke hoch. Wenige Splitter. Und die berühren dich einfach nicht. Du warst 6 Jahre lang Einzelkind gewesen. Dann hast du eine Schwester bekommen, die dir zum Missmut deiner Mutter seltsam egal war. Du hättest nun mal lieber einen Yorkshire Terrier mit pinker Schleife am Schopf gehabt. Als Ferdi dann zur Welt kam, da warst du bereits 8. Auch dein Bruder war für dich nichts, womit man hätte etwas anfangen können. Dein Leben, eine Gleichung mit mehreren Unbekannten. Natürlich hast du nie auch nur ansatzweise kapiert, was vorne an der Tafel geschrieben wurde. Wenn Friede und Ferdi spielten, lärmten und plärrten sie, unerträglich für dein inzwischen pubertierendes Gemüt. Du hast die beiden nicht gehasst. Du warst einfach nur zu alt für sie. Während sie sich im Gartenhäuschen gegenseitig mit ihrem heimlichen Nutella-Vorrat beschmierten, hast du bereits deine ersten Ladungen Sperma geschluckt. Du und Kinder? Nein. Du bestellst noch ein Bier, das jetzt so langsam aber dann mal dein letztes sein sollte. Du ziehst an deiner Zigarette, nimmst nochmal einen Zug und drückst sie in den Schaum. Es zischt kurz. Du stehst auf, gehst vor zur Bar, um zu zahlen. In Wirklichkeit ging es immer nur darum, dass Friede dich verlassen hat und du nie verstehen konntest, wieso. Später Abend. Was wäre, wenn du jetzt einfach umdrehen und wegfahren würdest? Wenn du einfach nicht mehr wiederkämest? Die Antwort ist klar. Der TV-blaue Spuk da hinter den Fenstern würde weitergehen. Heiner würde es wahrscheinlich nicht einmal bemerken. Er würde einfach vor der Glotze liegen bleiben, in seine Decke gehüllt, in das Rechteck starren, bis er tot ist. Vielleicht würde man ihn finden nach ein paar Wochen. Im Fernseher würde immer noch der Discovery Channel laufen. Eine Doku aus der Sahara oder dem brasilianischen Regenwald. Und er wäre inzwischen sein eigenes Biotop geworden. Das verwesende Fleisch mit dem Sofa verwoben, Maden in den Augenhöhlen, die Fernbedienung in der Hand. Natürlich würde man ihn finden, weil sich die Zeitungen vor der Tür stapeln würden. Es sei denn, du hättest sie vorher abbestellt. Biest. Alle Mann an Deck. Achtung, sie kommt. Schnell die Tür zu, versteck dich. Zieh den Kopf ein, dann findet sie dich nicht. Hehe. Bist du sicher, dass du da nicht gerade eine Türe hast knallen hören? Du lauschst noch einmal, aber da rührt sich nichts. Heiner? Ah, sie steigt die Treppe rauf. Sie versucht leise zu sein, das Dummchen. Heiner! Oh, sie steht vor der Tür. Was machst du denn da drin? Aber sie kriegt sie nicht auf. Heiner! Abgeschlossen. Mach die Tür auf, Heiner! Ich muss ins Bad. Oh, jetzt wird sie aber laut. Jetzt musst du reagieren. Aber bloß nicht aufsperren, sonst findet sie dich. Heiner, bist du verrückt geworden? Heiner, bist du verrückt geworden? Mach auf! Mach auf! Heiner, ich hol die Polizei. Die Polizei? Soll sie doch. Du bleibst hier sitzen, nicht wahr? Den Nackten hinter dem weichen Teppich. Wo ist eigentlich deine Hose? Egal, es ist ja warm hier. Die Fußbodenheizung im Bad war das Beste, was dir in den letzten 10 Jahren passiert ist. Was hat dieser kranke Vollidiot? Was ist nur mit ihm los? Du könntest auf der Stelle kotzen, dieser Idiot. Na gut, kram eine Münze aus dem Portemonnaie, heble damit den Schlitz, der besetzt anzeigt, in eine senkrechte Stellung. Als die Kinder noch im Haus waren und dich mit ihren albernen Spielchen malträtierten, hast du das ständig getan. Ein ruhiger Dreh, Metall klickt, schon ist das Türschloss entriegelt. Heiner! Er sitzt im Dunkeln auf dem gelben Badezimmerteppich. Er hat die Beine angezogen und hält sie umschlungen. Er presst sein Gesicht gegen die Knie wie ein weinendes kleines Kind. Er trägt das Oberteil eines Pyjamas und, das kannst du kaum glauben, keine Hosen. Er trägt einfach keine Hosen. Sein alter Arsch ist völlig nackt. Was? Du bleibst eine Minute in der Tür stehen. Aber dieser Haufen, Heiner, blickt nicht auf. Du drehst dich um und gehst ins Schlafzimmer, weil du sowieso nichts mehr verstehst. Weil du dich umziehen willst und weil du hoffst, dass Heiner von allein aus dem Bad verschwindet. So wie man ja auch immer hofft, dass sich ein abgelaufener Fruchtjoghurt im Kühlschrank von allein wegschmeißt. Nur ein kleiner Aussetzer. Beruhig dich. Es war doch gar nichts. Eigentlich doch nichts. Du bist in Ordnung. Er muss wieder vor dem Fernseher sitzen. Du hörst aus dem Wohnzimmer leise den Lärm. Er ist alt. Er macht dir Angst. Angst vor deiner Zukunft, die alles andere als rosig sein wird. Du ziehst die Decke höher, drehst dich auf die Seite. Alles andere als rosig. Dir wird schlecht. Einer wird alt, dement wie sein Vater. Aber bevor es dir leid tun kann für ihn, tut es dir in erster Linie mal leid für dich. Glückwunsch, du bist mit einem Mann verheiratet, der langsam senil wird. Du brauchst mal wieder einen Mann. Dir ist langweilig. Dir ist immer langweilig, wenn du alleine zu Hause bist. Du lebst zwischen Designermöbeln und fühlst dich dabei formlos. Unstrukturiert. Dir fällt ein, dass Linda anrufen wollte. Ob sie es getan hat? Meistens kündigt sie es nur an und meldet sich dann doch nicht. Schaltet ihr Handy aus und behauptet, der Akku sei alle gewesen. Sie hat schon immer gelogen. Vielleicht solltest du es nochmal bei ihr probieren. Ihr müsst langsam ein bisschen die Osterfeiertage planen. Jetzt bist du aber doch ganz schön betrunken. Pass ein bisschen auf. Wenn man schon kein Ziel hat, sollte man wenigstens noch geradeaus gehen können. Du solltest versuchen, Ferdi irgendwo zu erreichen. Er muss auch kommen. Es wäre wichtig, dass Ferdi wieder öfter kommt. Er kommt ja fast gar nicht mehr. Die Nacht ist kühler, als du gedacht hättest. Du würdest dir gerne etwas überziehen, aber deine Jacke liegt noch in dem Nest, aus dem du heute Morgen gestoßen wurdest. Du solltest Linda jetzt gleich anrufen. Vielleicht weiß sie, wo er steckt. Aber inzwischen magst du nicht mehr, weil du inzwischen schon ganz schwer vom Valium bist. So schwer. Wenn du nur nicht so müde wärst. Wenn du nur nicht verheiratet wärst. Wenn nur das mit Friede nicht passiert wäre. Nacht. Es ist Nacht. Nachts stimmt etwas nicht mit dir. Nachts sind die Tage anders als sonst. Ob Ulla schon schläft. Du solltest dich zudecken. Aber halt, warte lieber noch. Du musst bestimmt gleich aufs Klo. Schlafen die Kinder schon? Ihr müsst morgen früh raus. Rechtzeitig aufstehen, damit du noch aufs Klo kannst, bevor die Kinder das Bad blockieren. Geh am besten sofort. Sonst hast du es gleich wieder vergessen, weil nachts nicht nur mit dir, sondern vor allem auch mit deiner Blase etwas nicht stimmt. Vielleicht aber ist seit Friedes Unfall auch einfach nur dein Hirnstoffwechsel aus dem Takt. Du wolltest schließlich deine ganze Kindheit über immer nur so sein wie sie. Wenn Friede gelacht hatte, hast du auch gelacht. Und wenn Friede Durst hatte, wolltest du ebenfalls trinken. Und was würde Friede jetzt tun? Würde sie Linda etwa um einen Platz auf der Couch anflehen? Natürlich nicht. Friede würde niemals einen von euch um Hilfe bitten. Sie würde sich in diese Nacht einfach fallen lassen, so wie sie sich in jedes Dunkel gestürzt hat und zuletzt in das Nichts. Friede. Einfach weg. Scheißen Sie sich mal nicht in die Hose, junge Dame. Du brauchst keine Kinder. Du brauchst eine Aufgabe. Seit du nur noch deine Rentnerkolumnen zu schreiben hast, hast du einfach zu wenig zu tun. Na sowas. Da stehst du doch tatsächlich auf einmal vor dem Josef, dem Club, der früher dein Lieblingsclub war. Als du noch mit Maria zusammen warst, wart ihr quasi von Freitagabend bis Sonntagnachmittag dort. Immer auf Pille, im Serotoninüberfluss gebadet, geflattert im Glück. Ecstasy liebt dich, wie dich noch keine geliebt hat. Du zögerst, dann gehst du hinein. Vorhang auf, Ferdi rein. Nach der kalten, klaren Luft haut dir der Club seine Faust ins Gesicht. Der Beat zerschlägt die Zeit wie mit der Axt in Achtel. Offensichtlich ist wenigstens das Programm noch das alte. Nebel, Blitze, dein Puls wird vom DJ geschmiedet, Hitze. Durst, du steuerst die Bar an. Du bist besoffen. Du hast bald die zweite Nacht durchgemacht. Schließ die Augen, erhol dich ein bisschen. Deine Nacht hat gerade erst angefangen. Du könntest den Abend nutzen. Dir das Gesicht mal wieder peelen. Dir vielleicht die Nägel neu lackieren. Du könntest einen Ex-Freund klar machen, damit du dann am Wochenende endlich mal dieses neue Glitzertop ausführen kannst. Wenn nächstes Wochenende nur nicht dieses scheiß Ostern wäre. Deine Backen zucken zusammen vor Schreck. Die Klobrille ist ziemlich kalt. Nur weil Ulla das Fenster offen gelassen hat. Obwohl es doch Nacht ist und es die ersten Mücken gibt. Dein Schwanz baumelt knapp über dem Wasser in der Schüssel. Nix mehr los da unten. Und jetzt läuft auch nix. Obwohl du doch gerade eben noch musstest. Jetzt hat dich dieses Arschloch aufgeweckt und damit ist es gelaufen. Wenn du erst einmal aufgewacht bist, dann kannst du so viel Valium drin haben, wie du willst. Dann kannst du die Nacht vergessen. Du hörst ihn stöhnen. Du wälzt dich auf die andere Seite. Er hat mal wieder die Klotür offen gelassen. Er hat von Anfang an kein Schamgefühl gehabt. Schon in eurer ersten Nacht ist er gleich hinterher aufs Klo gegangen und hat die Tür offen gelassen. Als wollte er dir beweisen, dass du keine bist, vor der er sich schämt. Er hat dich das dein Leben lang spüren lassen. Dass du nicht mehr als ein dummes, ungebildetes Bienchen warst. Ein flottes zwar, aber höchstens zu einem Summen in der Lage. Niemals zu einem Kommentar. Du hast es mit den Insekten gehalten wie mit den Frauen. Ein bisschen was muss schon dran sein. Zu zarte oder zu dünne Frauen, das ist alles nichts für dich. An Ulla war ja auch mal was dran. Aber seit sie ständig auf Diät ist, gefällt dir nicht einmal mehr ihr Arsch. Ein Trauerspiel. Wie oft standest du in seiner Bürotür, um ihn zum Essen zu holen, und er hat dich fortgewunken wie eine Fliege vom Waldfruchtsorbet? Wie oft hat er dich genervt aus dem Raum gewischt? Was würdest du tun, wenn er nun käme? Dir ist zum Schreien zumute. Du sitzt auf dem hinteren Rand der Brille, öffnest die Oberschenkel und schaust deinen ergrauten Penis an. Mitfühlend. Wie der Kollege da hängt und nicht kann. Du nimmst seine Wurzel in die rechte Hand und schüttelst ihn ein bisschen hin und her. Trotzdem läuft nichts. Alter Sack. Und auf einmal fängt dein Hasenherz wieder an zu hoppeln. Du hast ihn. Aber hast du ihn genug, um deinen Stachel auszufahren und ihn zu stechen? Na, siehst du? Also, lass stecken. Ansonsten könntest du jetzt auch rüber ins Bad gehen und ihm die Klobürste ins Maul schieben, so tief, dass ihm das Stöhnen ein für allemal vergeht. Etwas umklammert dich, schreit deinen Namen, eine Erinnerung küsst dich. Du verlierst das Gleichgewicht und landest seitlings im Dreck des Tanzfloors. Maria? Maria hat sich verändert. Sie sieht aus, als hätte die Nebelmaschine sie ein paar Nächte zu lang geföhnt. Die Haare stumpf. Der Teint fahl und gräulich. Dass das tatsächlich Maria ist. Du kannst es immer noch nicht ganz glauben. Dass das tatsächlich Maria ist. 7 Jahre ist es her. Du könntest es auf den Tag genau sagen. Weil der Tag, an dem du Maria verlassen hast, der war, an dem auch Friede gegangen war. Du hast Maria an Friedes Todestag verlassen. Ohne Gründe anzugeben. So wie Friede ja auch gegangen ist, ohne irgendwas zu erklären. Jede Nacht das Gleiche. Du versenkst dich im Sofa und wartest darauf, dass dir der Fernseher ein bisschen Schlaf zuspielt. Dein Schlaf ist schreckhaft. Und ins Ehebett wagt er sich schon lang nicht mehr. Deine Gedanken kreisen. Dein Hirn dreht hohl. Du strampelst auf der Stelle. Du hast damals mit Maria zusammengewohnt. Hattest dich, wie immer, in einer Mädchenwohnung eingenistet. Ihr wart am Abend noch gemeinsam im Josef gewesen, aber du bist schon mal vor, wolltest ins Bett, obwohl dein Schlaf gar nicht zu denken war. Auf zu vielen Pillen hattest du getanzt. Auf einmal hat zwischen Wach und Wach das Telefon geklingelt. Du hast es erst nicht gehört. Es hat geklingelt. Und du hast versucht, dich aufzurichten. Es hat geklingelt. Und du hast die Stimme deiner Mutter gehört, flüsternd. Du hast sie nicht verstanden und warst genervt, was sie denn jetzt schon wieder wollte. Du hast viel zu laut in den Hörer gesprochen und ihr gesagt, dass sie lauter reden müsse. Lauter! Sonst könntest du sie nicht verstehen. Du hast also genervt in die Leitung gelauscht, als deine Mutter dir auf einmal gesagt hat, dass Friede tot ist. Wenn du so durch die Nacht stolperst, denkst du nicht darüber nach, ob du senil oder schuldig bist, denn wahrscheinlich bist du beides. Und am Ende hast du ja doch einfach nur Angst. Friede ist tot. Und du hast aufgelegt. Friede ist tot. Und du hast das Nötigste zusammengerafft und in deinen Rucksack gestopft. Friede ist tot. Und du hast die Wohnung verlassen, ohne eine Nachricht zu hinterlassen. Friede ist tot. Und du hast Maria nie mehr wiedergesehen. Es muss ja gar kein Prinz sein. Musste nie einer sein. Wenn du auch damals gar nicht so schnell nach Luft schnappen konntest, wie das Zucken durch deinen Körper fuhr, als dir dein erster Freund seinen vollen Namen nannte. Hans Prinz von Hohenlohe. Du hattest dir tatsächlich auf dem Weg zum ersten eigenständigen Shopping-Ausflug autostoppend einen Prinzen aus dem Einfallverkehr geangelt. Statt zum Shoppen gingst du mit Hans ins Café Roma und fühltest dich wie Audrey Hepburn auf dem Weg zu Frühstück bei Tiffany. Es war natürlich unmöglich, Hans deinen Eltern vorzustellen. Das ging auf gar keinen Fall. Nicht so lange, da diese zwei durchgehockten Sofas im Wohnzimmer standen und deine Scheißgeschwister mit dreckigen Tennissocken Toast Hawaii aus der Mikrowelle verschlangen. Damals fiel dir auf, dass es bei euch daheim nach Proleten roch, selbst wenn es zu Mittag Krabbenkonsommé mit Champagner gab. Du schlingerst in eine Lache voll Schlaf, ganz kurz nur, und schon schnellst du wieder heraus. Das Telefon hat geklingelt. Die Polizei war dran. Sie hätten neue Erkenntnisse. Es sei kein Unfall gewesen. Es war kein Unfall. Der Traum wirft dich in die Realität zurück. Du liegst im Bett, allein, von einem Schnauzer durchgefickt, allein mit deiner amputierten Brust, allein, immer nur allein. Aber das bist du ja gewohnt, alles allein zu machen. Selbst den Krebs hast du ganz allein durchgestanden und hast nicht darüber gesprochen. Sie haben dir das Holz vor der Hütte abgehackt, dir deine Weiblichkeit weggestrichen und dir stattdessen ein Silikonpolster in den BH gestopft. Du hast es in aller Stille ertragen. Allein. Alle haben dich immer allein gelassen, sogar bei Friederikes Beerdigung hast du alles allein organisieren müssen. Keiner hat dir geholfen. Als sei es eine Selbstverständlichkeit, dass eine Mutter ihre Tochter zu Grabe trägt. Jeder hat so getan, als sei er es, der am schwersten zu tragen habe. Linda hat gejammert, einer ist einfach ergraut von einer Sekunde zur anderen. Ferdi hast du angerufen. Du hast es ihm gesagt. Und er hat aufgelegt und ist nicht gekommen. Erst am offenen Grab hat er sich blicken lassen und hat dich nicht in den Arm genommen. Er hat dich angesehen, eiskalt. Als seist du eine Mörderin. Schon eine Sekunde später hat er sich umgedreht und ist gegangen. An Weihnachten kommt er immer zu Besuch, an Ostern auch. Immer dann taucht er auf, wenn er auf ein bisschen Geld in Zettel und eine warme Mahlzeit im Magen hofft. Ferdi hat dich allein gelassen. Dass er es nur nicht wagt, dich an Ostern mit Heiner und Linda allein zu lassen. Als du das letzte Mal an Weihnachten nach Hause gekommen bist und dich an Mamas freudigen Umarmung vorbei ins Wohnzimmer gedrängt hast, war dieser Prollgeruch immer noch da. Und eine weitere Note hatte sich in die Stube geschlichen. Der Geruch von alten Leuten. Dieser säuerliche Dampf, der aus tiefen Falten steigt. Beta-Blocker-Schweiß. Östrogenpisse. Ostern wird der Horror. So viel ist klar. Irgendwo habe ich noch Post für dich, hatte Maria gegrumpft, als ihr am frühen Morgen in ihre Wohnung gestolpert seid. Sie hat zu viel gekokst. Post. Was interessieren dich deine Rechnung von vor 7 Jahren? Du lässt dich neben sie auf das Bett fallen, das du noch von damals kennst, und torkelst endlich in den Schlaf. Vor 7 Jahren. Du wirst unruhig. Vor 7 Jahren. Friede. Die Nacht kannst du dir abstempeln. Du weißt, welcher Brief das ist. Kann denn das sein, dass du heute gar keinen Schlaf bekommst? Bald musst du raus. Steh am besten gleich auf. Morgens länger liegen zu bleiben, bekommt ihr nicht, das weißt du. Dann kommt die Angst. Du wirst es verbocken. Du wirst keine Kinder bekommen. Du wirst nicht einmal einen Mann bekommen, weil du eine egozentrische, frustrierte Alte bist. Du hast ja nicht einmal deine Schwester, hast nicht einmal Friede. Hey, halt. Nein, Mädchen, beruhig dich. Keine Selbstvorwürfe. Du hättest nichts tun können. Das hast du dir schon oft genug gesagt. Friede hätte ohnehin nicht gehört auf dich, fremd wie euch wart. Also zum allerletzten Mal. Du kannst nichts dafür. Du weißt, was in dem Brief steht, ohne ihn gelesen zu haben. Sie hatte den Vorwurf schon lange, bevor sie den Brief geschrieben hatte, mit ihren Blicken in den Raum gestellt. Aber ihr habt einfach nicht darüber gesprochen. Schon als Frieda noch am Leben war, habt ihr so getan, als sei alles in Ordnung. Wenn sie als Teenager wie so oft und immer wieder weinend vom Armbruttisch weg und auf ihr Zimmer stürzt, da hat Papa nur den Kopf geschüttelt und hat Mama gemurmelt, hoffentlich geht diese grässliche Pubertät bald vorbei. Aber es ging nicht vorbei. Mit Ausnahme von Ferdi hat doch keiner von euch Friede explizit geliebt. Und trotzdem ist an dem Tag, an dem Friede gegangen ist, alles, was in deiner Familie so etwas wie Liebe hätte sein können, gestorben. Friede war krank. Krank an sich selbst. Krank an der Welt. Und ihr habt es gewusst, alle habt ihr es gewusst und so getan, als ob ihre Welt eine heile wäre. Als ob eure Welt eine heile wäre. Was euch bleibt, ist nur die Hoffnung, dass ihr nicht aufwacht aus eurem Albtraum, aus gemeinsamen Weihnachtsfesten und Osteressen. Wenn Ferdi und du zu Ostern daheim seid, dann haltet ihr die Blicke gesenkt und die Ellbogen eng am Körper. So viel Raum fordert das Verdrängen ein. Die Nachricht traf euch wie ein Blitz. Friederikes Tod war ein Schock. Und ist bis heute ein Unfall geblieben. Zu hohe Geschwindigkeit. Eine zu enge Kurve in einer zu dunklen Nacht. Ein Unfall. Das ist die Version, auf die ihr euch geeinigt habt. Deine tote Schwester ist nur die eine Sache. Es hängt noch viel mehr Ungesagtes im Raum. Mamas Affären, Papas voranratternde Tattrigkeit, Ferdis Versagen in tatsächlich allen Bereichen des Lebens. Und die Frage nach deiner Arbeit. Sie wollen die Zeitung sehen, für die du schreibst. Wollen sehen, was du eigentlich so machst da oben in Berlin. Du fürchtest den Moment, an dem deine Eltern durch einen dummen Zufall erfahren, dass ihre Tochter Kolumnen schreibt, in denen es um sie geht. Ihre Eltern. Und sie würden endlich sehen, dass sie darin verleugnet werden. Deine Kolumne ist eine Lüge, bei der die Wirklichkeit errötet und auf einmal entzückend nett aussieht. Alte Leute unternehmen braungebrannt Weltreisen und besaufen sich dabei mit Doppelherz oder sie kippen sich nachmittags niedlich Likörchen ins Kristallgläschen und fahren anschließend mit Tempo 50 auf der Autobahn. Es sind Leute, die Kinder und Enkel und befreundete Ehepaare haben, Leute, die deine Eltern sein könnten, es aber nicht sind. Leute, mit denen du anders als mit deinen Eltern leben könntest. Du weißt, was in dem Brief stehen wird. Papa ist schuld, Mama ist schuld, Linda ist schuld. Du bist schuld. Schuld. Ein Gefühl, als zerquetsche dir jemand mit bloßer Hand das Herz in der Brust. Ein Gefühl, das so schwer ist, dass es wie ein Stein am Grunde deiner Seele liegen bleibt. Dort, wo es kalt ist. Du musst darunter. Dadurch. Du musst mit ihnen reden. Mit Mama, Papa und mit Linda auch. Vielleicht gibt es noch eine Chance. Die Anreise. Komm schon, schlag die Augen auf. Tauch auf aus diesem diffusen Traum, werd endlich wach. Maria ist schon aus dem Haus, sie ist ganz früh mit der Bahn zu ihren Eltern gefahren, aber sie hat an dich gedacht und ihr Kaffee warm gehalten. Auf dem Küchentisch liegt ein Glückskäfer aus Schokolade mit einem weißen Notizzettel. Viel Glück heute Abend. Ich denke an dich. Ein letztes Lächeln in Richtung Spiegel. Du siehst zauberhaft aus. Deine Wangen blühen wie ein Strauß Frühlingsblumen. Die Augen blitzen wie frisch geschliffener Saphir. Als du gegangen bist, hat Jill noch geschlafen. Du drückst ihm in Gedanken einen zweiten Abschiedskuss auf die Stirn. Du lächelst. Deine Maschine ist ready for boarding und du wärst bereit für den Traualtar. Ist die kleine Linda doch tatsächlich mal wieder ein bisschen frisch verliebt? Das Heidschnuckenlamm, das seit ein paar Minuten in einem warmen Wind von exakt 80 Grad gart, wird etwa 8 Stunden brauchen und muss alle 30 Minuten abwechselnd mit Rosmarin-Rotweinfond begossen und dünn mit dem Öl bepinselt werden, in dem vorher schwarze Oliven eingelegt waren. Dazu wird es Baby-Zucchini geben, gefüllt mit einem mit Tapenade verfeinerten Püree und eine süßlich-milde Marmelade aus karamellisierten und mit Balsamico abgelöschten Schalotten. Die Schalotten hast du bereits gestern vorbereitet, die Kartoffeln für das Püree sind auch schon gegart, für den Hauptgang bist du vorbereitet wie ein Fernsehkoch. Und trotzdem hast du Stress, weil die Panna Cotta ist nicht vorbereitet und der Safran ist noch nicht angesetzt und die Mangosoße ist auch noch nicht püriert. Und jetzt fällt dir zudem auf, dass dir Bourbon-Vanille fehlt. Außerdem reicht der kleine Rest Balsamico Traditionale auf gar keinen Fall mehr für die Erdbeervinaigrette. Du hast zu viel für die Schalotten verbraucht. Der Balsamico ist aus und du bist am Ende. Aber kein Wunder, wenn du dich mal wieder um alles allein kümmern musst, für alle mitdenken musst, als hättest du nicht schon genügend Sorgen. Du fragst dich, wie du das jetzt bitte anstellen sollst mit diesem Braten im Rohr, der in etwa so viel Zuwendung braucht wie ein frühgeborener Säugling. Er muss gestreichelt und gesalbt werden und darf auf gar keinen Fall ohne Aufsicht bleiben. Du kannst hier nicht weg. Dir wird schlecht. Aber es hilft alles nichts. Du musst Heiner schicken, um die Sachen zu besorgen. Heiner! Du weißt, dass das schiefgehen wird, weil auf ihn partout kein Verlass ist. Aber trotzdem bleibt das jetzt deine einzige Hoffnung, dass er dich wenigstens dieses eine Mal nicht enttäuscht. Du stöhnst und schreibst eine ganz genaue Einkaufsliste mit exakten Angaben zu den Herstellern, damit Heiner auf gar keinen Fall einen Fehler machen kann. Wenn er den Einkauf trotzdem vermasselt, dann prügelst du ihn grün und blau. Nein, besser, dann nimmst du den Crème Brûlée-Brenner und lötest ihm damit die Augen aus. Als das Flugzeug seine Nase in die Dunstglocke über München taucht, hört dein verliebtes Herz wieder auf zu flattern. Der Gedanke daran, zu deinen Eltern zu fahren und dir irgendwo auf dem Weg dahin auch noch den Stress geben zu müssen, ihnen Geschenke zu besorgen, breitet sich in deinem Kopf aus wie eine Abgaswolke. So langsam brauchst du einen Schuss Nikotin. Heiner ist gerade vom Einkaufen zurückgekommen. Du reißt ihm ungeduldig die Tüten aus der Hand und beginnst sofort, sie zu durchsuchen. Du bist angespannt, denn in Wirklichkeit kontrollierst du den Einkauf nicht auf Vollständigkeit, sondern fahndest nach einem Fehler, dem Beweis dafür, dass dein Mann nicht und zu nichts mehr zu gebrauchen ist. Gut, da ist der Balsamico. Du greifst das Päckchen von der Fleischabteilung und kontrollierst das Gewicht des Schinkens auf dem angetackerten Zettel. Es sind genau 402 Gramm. Die Crème fraîche, ist sie abgelaufen? Nein, noch 2 Wochen haltbar. Das ist ungewöhnlich. Heiner zieht sonst fast immer zielsicher die Verfallsware aus dem Regal. Was ist das da? Hat Heiner... Ja, tatsächlich. Er hat Lindas Lieblings-Osterschokolade gekauft. Rote Lindor-Eier und Überraschungseier, die Ferdi immer so gern mochte als Kind. Und was ist das? Hauchdünne Täfelchen in Zartbitter. Sind die für dich? Sieh eine an. Heiner hat ausnahmsweise einmal mitgedacht. Aber da, siehst du? Du hast es doch geahnt. Heiner hat die Vanille vergessen. Ausgerechnet das Wichtigste mal wieder vergessen. Heiner! Heiner kommt nicht. Du schreist. Jetzt gellend. Heiner! Als du die Einkaufstüte zusammenknüllen willst, spürst du auf einmal einen Widerstand. Das hattest du übersehen. Ein Glasröhrchen mit Vanilleschote. Fast hättest du es zerbrochen. Und dann steht da auf einmal Heiner in der Tür und will mit seltsam ängstlicher Stimme wissen, was los sei. Die Vanille! Heiner wird bleich. Hab ich? Ich hab die Vanille nicht gefunden. Aber ich hab doch... Ich hab doch. Sieh dir diesen Idioten an. Jetzt musst du ihm deinen Fehler auch noch erläutern. Nein, ich dachte, du hättest sie vergessen. Dabei hattest du sie nur ganz unten in der Tüte versteckt. Warum so bleich um die graue Nase? Hast du ehrlich gedacht, du hättest nicht einmal mehr diesen kleinen Einkauf hingekriegt? Hast du tatsächlich gedacht, du hättest versagt? Aber jetzt gewinnst du langsam deine Fassung zurück. Fühlst dich befreit, fühlst dich eigentlich so fit wie schon lange nicht mehr. Fast fröhlich bist du. Klar, an einem Tag wie heute, an dem sich die Kinder zum Essen angekündigt haben. An dem endlich mal wieder etwas Abwechslung ins Haus kommt, etwas frischer Wind. Da hast du ja auch allen Grund dazu. Vielleicht sogar die Verpflichtung? An einem Tag wie heute ist es wichtig, dass alles in Ordnung ist. Mit dir und deinem Geisteszustand. Mit dir und Ulla. Ostersonntag. Und jetzt auch noch das. Stau. Da hinten blitzt schon der Tower des Flughafens im Sonnenlicht auf, aber um das Chaos hier unten auf der Autobahn kümmern sich die Lotsen natürlich nicht. Ich hab doch gesagt, wir sollen früher fahren. Keifst du nicht. Denn so gut kennst du Linda dann doch, um zu spüren, sie steht unter Druck. Die ganze Fahrt über hat sie durch ihre große Sonnenbrille aus dem Seitenfenster gestarrt. Ohne ein Wort zu sagen. Versiegelt. Still. Das ist der Preis des Journalistendaseins. Sie muss selbst an einem Feiertag wie dem morgigen Ostermontag ihren Dienst an der Dienstagsausgabe ableisten. Du spürst, sie ist angespannt. In spätestens 15 Minuten muss sie angecheckt haben. Jetzt sind die Kinder aus dem Haus. Bist du erleichtert? Nein. Um so etwas wie Erleichterung zu spüren, bist du zu müde. Die Pflicht hat dich nach dieser schlaflosen Nacht viel zu früh aus dem Bett getrieben. Du hast die Frühstückstafel gedeckt, möglichst geräuschlos. Du wolltest niemanden wecken. Aber das war nicht nur Rücksicht. Es war vor allem auch Schiss. Kann ich dir irgendwie helfen? Du hast ihn erst bemerkt, als er in der Küche stand. Noch im Schlafanzug. Dabei war es schon 10 Uhr. Du hast gelächelt. Danke. Soll ich nicht die Kinder wecken? Ganz kurz hattest du das Bedürfnis, ihm in die Arme zu sinken, ganz weich, ganz seine Frau. Lass ihn mal schlafen, hast du gesagt, und er hat genickt, erleichtert. Gibt es schon Kaffee? Ja, ich mach dir einen. Danke. Bis mittags habt ihr an dem gedeckten Tisch gewartet. Heiner hatte seine Zeitung durch und schielte immer wieder zum Sofa hin. Die Zeit verging zäh, bis endlich die Kinder kamen und ihr mit eurem Osterbrunch anfangen konntet. Ihr saßt um den Tisch herum, nicht lebhafter als eine Totenwache. So richtig in Gang ist das Frühstück trotz Koffein nicht gekommen. Es hing so etwas in der Luft. Du hast es nicht gewagt, Linda zur Eile zu ermahnen, obwohl du wusstest, dass sie bereits um 15 Uhr zum Flieger musste. Hast Ferdi aus lauter Dankbarkeit, dass er seine Schwester zum Flughafen bringen wollte, ein Bündel Geld zugesteckt, viel mehr, als du eigentlich geplant hattest. 500 Euro. Die Zeit läuft. Auf den Kurzparkzonen vor den Abflughallen tobt der Antichrist. Kurzerhand hältst du Papas Audi in zweiter Reihe und springst rasch aus dem Wagen. Jetzt könnte sie es noch schaffen. Linda rührt sich nicht. Du öffnest die Tür und hockst dich neben sie hin. Was ist denn los? Linda? Hey, du berührst vorsichtig ihre Hand. Du verpasst noch deinen Flieger. Und jetzt sind sie weg. Ferdi hat sich im Hinausgehen noch ein Croissant geschnappt. Ganz wie früher die Banane, wenn er los zur Schule ging. Er hat bis nachher schon mal den Koffer zum Wagen gebracht, während Linda, tschüss Mama, jeden von euch mit einem flüchtigen Kuss auf die Wange gestreift hat, tschüss Papa, und sich kaum drücken lassen wollte. Mit einem Ruck löst sie sich aus ihrer Erstarrung und schaut dir direkt ins Gesicht. Dann ist sie weg, ohne auch nur über die Schulter zurückgeblickt zu haben. Die Stimmung war belegt, euer Abschied heiser. Du hast die Autotüren gehört, jede ein Abschied und eine Ohrfeige zugleich. Du hast dich auf einen Stuhl am unaufgeräumten Frühstückstisch sinken lassen, abgewatscht, aber erleichtert, froh, dass das Schlimmste vorbei war. Was für ein Tag. Mama hat dich heute Morgen gebeten, nicht wieder eine Mitfahrgelegenheit zu nehmen. Es könne ja sonst was passieren. Man wisse doch nie. Und da sie dir in diesem Sinne auch noch ein paar Hunderte in die Hemdtasche gesteckt hat, hast du einmal ohne Umsteigen nach Berlin reserviert. Du wirst dich in ein leeres Abteil legen und die Augen zumachen. Wenn du sie wieder aufschlägst, ist alles vorbei. Zu früh hast du das gedacht. Das Schlimmste war noch nicht vorbei. Alles überstanden, piepst dein Handy aus dem Innern deiner Handtasche heraus. Der Osterhase hätte hier noch was für dich. Rate, Tipp, es sind nicht nur Eier, Norbert. Du erstarrst. Was ist denn das für eine SMS? Sie trifft dich wie ein kurzer Haken voll in die Fresse. Du hältst dir den Mund zu, damit du nicht anfängst zu heulen. Wenn du dich sehen könntest, wie du da sitzt, ganz klein und schwach, ein dürres, altes Weib, du möchtest dich vergraben, mindestens 3 Tage lang, nach alledem, was passiert ist, nach dem Stress mit den Vorbereitungen und dieser Ansprache von Ferdi, die ohne jede Vorwarnung kam, diesen Behauptungen, dass Friede ihm geschrieben hätte, dass das alles gar kein Unfall gewesen sei, diese völlig wirre Ansprache aus heiterem Himmel. Steht der Junge auf einmal vom Tisch auf und behauptet, er hätte einen Brief von Friede bekommen. Es sei kein Unfall gewesen und dass es nicht angehen könne, dass weiterhin nicht darüber gesprochen werde. Dass in diesem Haus über nichts gesprochen werde, dass alles unter den Tisch gekehrt werde. Dass das genau der Grund für Friedes Depressivität gewesen sei, dieses ewige Schweigen. Dass die Wahrheit nicht ausgesprochen werde, dass das der Grund gewesen sei, warum sie zerbrochen sei. Und dass er, Ferdi, fürchte, es werde noch viel mehr zerbrechen, wenn es so weiterginge. Was zum Himmel willst du Jill erzählen, wenn er dich fragt, wie es bei deinen Eltern war? Die Wahrheit? Dass Mama sich in der Küche mal wieder selbst übertroffen hat? Dass es Lammrücken gab und mit Olivenpüree gefüllte Babyzucchini? Dass es nahezu nett war im Schein der vielen Kerzen, dass sich gerade eine gewisse innere Wärme in euren Gesichtern staute und es also fast schon ein richtig nettes Familienessen war, als auf einmal dein Bruder, dieser Idiot, der sich schon immer viel zu viel aus Dogmafilmen gemacht hat, mit der Rückseite seines Messers gegen das Rotweinglas schlug, aufstand und zu sprechen begann. Ganz wie in das Fest. Dass er also dastand und betrunken in die Runde blickte und auf einmal seine eigene Familie des Mordes bezichtigte. Du hast überhaupt nicht verstanden, wovon er sprach. Er war offenkundig nicht klar bei Verstand. Und auf einmal war da wieder dieser irre Blick von damals. In seinen Augen dieser Mörderin, dieser Blick, den du nicht länger ertragen konntest. Dieser eisige Vorwurf. Als sei es möglich, Friederike zurückzureden. Aber das hat er nicht verstanden, dass das nicht möglich ist. Auch nicht, als du geschrien hast. Und dann pinkelt sich Heiner auch noch in die Hose. Kein Wunder bei einem solchen Schreck. Und obwohl es klar und deutlich zu riechen war, was passiert ist, ist er in seiner nassen Hose wie betäubt sitzen geblieben und nicht aufgestanden. Das willst du Jill erzählen? Dass dein Vater überhaupt nicht in der Lage war, angemessen auf die Vorwürfe zu reagieren, die wirklich haltlos waren, und sich vor der ganzen Familie in die Hose pisste? Dass deine Mutter anfing, hysterisch zu schreien? Und dann ist Linda auf einmal verschwunden. Rennt das Mädchen einfach so aus dem Haus und kommt erst nach Mitternacht wieder. Willst du ihm erzählen, dass du in die allererste S-Bahn gestiegen bist, die wirklich rein zufällig die zum Flughafen war? Dass du bis zum Terminal 1 durchgefahren bist, dich auf eines der Laufbänder gestellt hast und dich kreuz und quer durch das Gebäude hast tragen lassen, von Gate zu Gate und von Heulkrampf zu Heulkrampf? Willst du ihm erzählen, dass du am Ende deiner nächtlichen Irrfahrt zu Hause im Kühlschrank eine kleine Glasschüssel fandest, auf der ein Zettel mit deinem Namen klebte? Willst du ihm tatsächlich erzählen, dass du dich an den Küchentisch gesetzt und die Beine zum Bauch gezogen hast und völlig verheult deine Panna Cotta gelöffelt hast? Und wie tröstend das war? Nicht ernsthaft, oder? Was schaust du so? Komm schon. Manchmal muss man die Realität wie eine Magenverstimmung nehmen, die Wahrheit wie ein verdorbenes Ding. Und nach alledem will Norbert Sex mit dir haben. Nicht dich trösten, nicht dir Kraft schenken, nicht zärtlich zu dir sein, sondern einfach nur Sex. wagt es, einfach nur Sex mit dir zu wollen. Aber ihm eine passende Inschrift ins Handy zu meißeln, dazu fehlt dir der Mut. Du willst den Typen ja nicht gleich begraben. Was hast du denn noch außer dieser kleinen Affäre? Du könntest ihn gar nicht verlassen. Nur im Augenblick. Das wäre zu viel. Außerdem hast du gerade noch eine andere Sorge. Nur eine Kleinigkeit, die du aber endlich mal erledigen solltest. Du hast die Schnauze voll und keine Lust mehr auf Worte. Du würdest am liebsten nie widersprechen. Nur noch einen letzten Satz sagen, nämlich den: Ich habe nichts mehr, um es zu verlieren. Und erst recht keine Worte. Und hiermit ist das mein letzter Satz gewesen. Natürlich hast du nicht vergessen, was gestern passiert ist. Wie idiotisch. Die Hose ist gerade einmal 2 Jahre alt. Du nimmst die Hose, verriegelst das Bad und wäschst sie aus. Du knetest den Stoff gründlich, rubbelst ihn mit aller Kraft, wringst ihn aus, spülst ihn. Scheint, als hättest du deinen Anzug gerettet. Immerhin. Siehst du? Jetzt könntest du fast schon wieder eine Zigarette rauchen. Du gehst zielsicher in Richtung Ausgang. Du hoffst, dass er da ist. Vergiss, was passiert ist. Es ist nun mal passiert. Lass dich hinaustragen und hinein in dein neues Leben. Siehst du, wie lässig es sich über das Absperrgitter lehnt? Siehst du, wie es sich erfreut aufrichtet, als es dich endlich im Strom der Gelandeten erspäht? Lass dir das auf dem Zwerchfell zergehen. Dein neuer Freund holt dich vom Flughafen ab. Geh auf ihn zu. Na los. Er lächelt dich doch an. Fall ihm entgegen. Er fängt dich auf. Zur Sache, Schätzchen. Das hier muss schnell gehen. Geh zur Wäscheschublade. Schnell. Die Tüte. Zieh den Brief mit spitzen Fingern heraus. Mach schnell. Er darf ruhig verknicken. Das ist ja jetzt sowieso egal. Zerknüll ihn in der Faust. Mach die Tüte wieder zu. Die Schublade, dieses Kapitel. Dir war natürlich schnell klar, dass er sich nicht in erster Linie in dich verliebt hatte, sondern vor allem in den Gedanken, eine Star-Kolumnistin ins Bett zu kriegen. Ganz kurz hast du daran gedacht, ihm die Wahrheit zu erzählen, über dein Verhältnis zu deinem Elternhaus, deine Komplexe, auch über das Grauen der Tage, als das mit Friede passiert war. Vielleicht hätte er sich trotzdem in dich verliebt. Aber dann hast du ihm doch lieber die Star-Kolumnistin serviert. Mitsamt Akademikerhaushalt, dem Professor, der feinkostversessenen Mutter und diesem kleinen Bruder Ferdi. Und jetzt hast du Angst davor, dass deine Version zerbricht. Angst, dass er dich fragen würde, wie das Wochenende bei deinen Eltern war. Dass er sich nicht zufrieden geben würde mit einem entspannend, manchmal ein bisschen anstrengend, aber im Großen und Ganzen wirklich doch schön. Du musst das jetzt zu Ende bringen. Und am Ende ist es ja auch egal wie und egal wo. Du könntest doch kurz irgendwo hinfahren, wo es ruhig ist. Den Brief in der Isar versenken. Aber das ist dann doch zu viel Aufwand, um etwas ungeschehen zu machen, was ja doch gar nicht geschehen ist. Du gehst auf die Terrasse, legst das Papierknäuel auf eine Steinplatte und zündest es an. Schön ist schön, hat er dir mit einem Kuss hinters Ohr gehaucht. Du fühltest dich getröstet und dir wurde leicht ums Herz. Ganz leicht. Er hat angefangen, dich zu küssen. Und du hast gedacht, du musst dich vielleicht einfach nur lösen aus dieser Episode. Du musst sie abwerfen, als sei sie gar kein Teil von dir. Als Jill zaghaft versuchte, mit seinen Zähnen dein Höschen beiseite zu ziehen, hast du gedacht, es muss ja schließlich nicht jedes Kapitel, das dir ins Leben geschrieben wird, Teil deiner Geschichte werden. Weder die Sache mit deinem Vater, noch die mit deiner Mutter. Und auch nicht die mit Friede. Du hast die Augen geschlossen, als Jill deine Schenkel auseinanderschob. Und plötzlich wurde dir klar, am Ende ist es gar nicht so wichtig, was man für Erfahrungen macht, weil am Ende doch nur das zählt, was aus ihnen entsteht. Dein Leben. Du. Es geht schnell, dass das Feuer die Zeilen für alle Zeiten zensiert. Nach 18 Sekunden ist der Abschiedsbrief, den deine Tochter am Tag ihres Selbstmordes an ihre Mama und Papa, ihr Lieben, adressiert und abgeschickt hatte, verbrannt. Du hast ihn niemals jemandem gezeigt. Einer nicht, Linda nicht und Ferdi schon gleich gar nicht. Jetzt hast du auch noch sichergestellt, dass ihn auch niemals irgendjemand sehen wird. Man muss dem Menschen nicht jede Wahrheit zumuten. Du fegst die Aschefetzen von der Terrasse. Lasst Friederike in Ruhe, ein für allemal. Das Bordrestaurant ist fast leer. Nur ein Gast außer dir. Eine kleine Blondine, die ebenfalls allein da sitzt, vor einem Glas Rotwein. Du suchst dir einen Platz, von dem aus du sie beobachten kannst. Du bestellst ein Glas Cabernet Sauvignon. Gut, dass du schon heute abgereist bist. Gut, dass du den Zug genommen hast, einen weiteren Tag lang mit Mama und Papa allein. Du hättest nicht gewusst, was du ohne Linda mit ihnen hättest reden sollen. Du versuchst darüber nachzudenken, wo die Reise hingehen soll. Ob du zurück könntest zu Maria? Natürlich könntest du. Jeder könnte zurück zu Maria. Der Brief war lachhaft kurz. Es tut mir leid. Liebe mich so, wie ich dich immer geliebt habe. Vergiss das nicht. Friede. Das war alles. Mehr stand nicht drin. Dein Handy klingelt. Es ist Linda, die wissen will, ob du zufällig ihr Buch eingepackt hast. Die Minima Moralia. Du weißt schon, Adorno. Nein, tut mir leid. Macht nichts. Alles gut bei dir? Alles gut. Du grinst. Du kennst deine Schwester. Selbst durch die schweigende Leitung spürst du, ob etwas fehlt oder eben nicht. Spürst, wenn sie, wie jetzt, am Rande von glücklich ist. Dein Glas ist leer. Du bestellst ein zweites. Du hast immer gedacht, Friedes Tod hätte einen Sinn gehabt, aber jetzt ist dir auf einmal klar, dass niemanden von euch eine Schuld traf, dass ihr Selbstmord vielleicht gar keine Botschaft hatte. Vielleicht nur biochemisches Versagen war. Eine Dysphorie durch Mangel an Noradrenalin und Serotonin. Eine kleine Dissonanz im Hirnstoffwechsel, die dafür sorgte, dass sich ihr Leben nur um ein schwarzes Loch drehte und Zeit und Raum am Ende tatsächlich verstummen mussten. Du trinkst ein Glas Wein mit einem großen Schluck aus und bestellst ein Stück Nusskuchen und eine Tasse Kaffee. Die Blondine sitzt immer noch an ihrem ersten Glas Rotwein. Wenn sie bis Berlin fährt, dann sprichst du sie an. Ostersonntag. Hörspiel nach dem gleichnamigen Roman von Harriet Köhler. Es sprachen Ulla Hedi Kriegeskotte, Heiner Felix von Manteuffel, Linda Jule Böwe, Ferdinand Alexander Fehling, Komposition Jan-Peter Pflug. Technische Realisation Rudolf Grosser, Gerd-Ulrich Poggensee, Kerstin Heikamp und Angelika Körber. Regieassistenz Mareike Mage und Katrin Albinus. Bearbeitung und Regie Beatrix Ackers. Produktion Norddeutscher Rundfunk 2008. Dramaturgie und Redaktion Henning Rademacher.